Stund. Wie man sagt, hat Gold im Mund. Morgenstund, die hat Gold im Mund. Wenn ich morgens früher wach, singe ich den ganzen Tag, singe ich den ganzen Tag. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Liebe kleine Laura, alles, was mein Herz.